Hallo? Hallo, Hans? Hey! Hey! Warum rufst du denn an, Mann? Ich hab doch was durchgesagt, Mensch! Ja, weil deine Mutter, ich hab noch eine Rechnung mit der offen. Ja, gut, das musst du denn mit ihrem ausmachen, okay? Nein, aber ich muss dir noch Geld geben. Ja, gut, mach nichts, okay? Alles klar. Kannst du behalten. Ich will dir aber das Geld geben. Nee, ist gut, ich hab's ausgegeben, okay? Du hast ausgegeben? Ja. Dann sag ihr beim nächsten Mal, soll sie sich mehr anstrengen. Okay, und pass auf, und bei deiner Mama sagst du bitte, wir haben die 10 Euro wiedergefunden, sie kann weiterputzen, ne? Alles klar, tschüss.